Ein breiter Strich Küste lag vor den Blicken der Männer, niedrige Dünen von dunkler Vegetation gekrönt. Der Donner der Brandung war deutlich zu hören, und manchmal konnten sie den weißen Saum einer Woge den Strand hinanlecken sehen. Ein winziges Haus hob sich schwarz gegen den Himmel ab. Nach Süden zu stand der schmale, graue Strich des Leuchtturms. Flut, Wind und Wogen wiegten das Dinghy nordwärts. »Merkwürdig, dass sie uns nicht sehen«, meinten die Männer. Das Röhren der Brandung kam hier gedämpfter, aber noch immer donnerähnlich und mächtig. Indes das Boot über die großen Roller glitt, hockten die Männer und lauschten auf diesen Donnerton. »Die schmeißt uns sicher um«, sagten sie. Hier muss ehrenhalber gesagt werden, dass auf 20 Meilen in der Runde überhaupt keine Rettungsstation vorhanden war. Aber das wussten die Männer nicht. Und deshalb ergingen sie sich in düsteren und schmählichen Bemerkungen über die unverantwortliche Kurzsichtigkeit sämtlicher Lebensretter Amerikas. 4 grollende Männer saßen da in ihrem Kahn und schlugen jeden Rekord im Erfinden neuer Schimpfwörter. Der gute Mut von zuvor war völlig geschwunden. Ihre gereizte Fantasie erging sich darin, sich alle nur denkbaren Erscheinungsformen von Unfähigkeit und Blindheit, ja Feigheit, auszumalen. Da lag sie, die Küste volkreichen Lands, und es war bitter und immer bitterer für sie, dass kein Zeichen der Errettung von dort kam. »Na schön«, sagte der Kapitän zu guter Letzt. Da werden wir es eben wohl selber versuchen müssen. Wenn wir zu lange hier draußen bleiben, dann hat am Ende keiner mehr Kraft genug zum Schwimmen, wenn das Boot kentert. Und somit drehte der Maschinist, der an den Rudern saß, das Boot geradenwegs auf die Küste zu. »Falls wir nicht alle an Land kommen«, sagte der Kapitän, »falls wir nicht alle an Land kommen, Jungs, dann wisst ihr ja wohl, wohin ihr Nachricht schickt, dass Schluss mit mir ist.« Daraufhin tauschten sie kurz ihre Adressen aus und legten einander allerlei ans Herz. Was ihre Gedanken betraf, so ging ein gut Teil Wut darin um. In Worten ausgedrückt hätten sie wohl etwa so gelautet: »Wenn ich hier ertrinken soll, wenn ich hier ertrinken soll, wozu in aller 7 irrsinnigen Götternamen, die die See beherrschen, wozu hat man mich dann erst so weit kommen lassen, dass ich den Sand und die Bäume schauen konnte mit meinen Augen? Hat man mich hierher gelotst, bloß um mir den Zuckerkuchen des Lebens wieder vor der Nase wegzuziehen, als ich schon gerade dran knabbern wollte? Unsinnig. Wenn das Schicksal, die alte Vettel, nicht besser umzugehen versteht mit Menschenleben, sollte man ihr lieber das Handwerk legen. Alte Pute, die selber nicht weiß, was sie will. Wenn sie mich schon wirklich ertränken will, warum hat sie es da nicht gleich zu Anfang getan und mir die ganze Plackerei hier erspart? Irrsinn, das Ganze. Aber nein, das will sie ja gar nicht, mich ertränken. Das traut sie sich ja gar nicht, mich ertränken. Das kann sie ja gar nicht, mich ertränken. Nicht nach all der Schinderei. Und die Faust gegen die Wolken. Also ertränk mich bloß, du. Dann kannst du ja was hören.« Die Wogenberge, die ihnen jetzt entgegenkamen, waren bedrohlicher denn je. Es sah jedes Mal so aus, als würden sie im nächsten Augenblick sich überstürzen und über das Boot hinrollen mit einem wilden Strudel von Schaum. Ein langgezogenes Grollen ging ihrem Nahen voraus. Ein Unkundiger hätte es nie für möglich gehalten, dass das Dinghy überhaupt diese steilen Höhen rechtzeitig erklettern könnte. Die Küste lag immer noch in weiter Ferne. »Jungs«, rief der Maschinist, der sich mit Brandungen auskannte, »das geht keine 3 Minuten mehr, und wir sind noch zu weit draußen hier, um zu schwimmen. Soll ich wieder in See drehen, Kapitän?« »Ja, los«, sagte der Kapitän. Wie durch ein Wunder gelang es dem Maschinisten, das Boot mit ein paar raschen, festen Ruderschlägen mitten in der Brandung zu wenden und wieder der offenen See zuzuführen. Schweigen herrscht im Boot, während es über die zerfurchte See dahintanzte, tieferem Wasser zu. Dann kam düster eine Stimme: Na, auf jeden Fall müssen Sie uns doch jetzt endlich gesehen haben. Es war ein langer Nachmittag. Der Maschinist ruderte und ruderte, und dann wieder der Berichterstatter, und dann wieder der Maschinist. Auf dem Rücken eines Menschen ist mehr Raum für Schmerzen, als in sämtlichen Anatomiebüchern normalerweise vorgesehen ist. Es ist nur eine beschränkte Fläche, aber sie kann zum Schauplatz werden für eine Unzahl von Verrenkungen, Verzerrungen, Stauungen und Konflikten aller Muskeln und was es sonst noch Schönes gibt. »Hast du schon mal Spaß gehabt am Rudern, Billy?« fragte der Berichterstatter. »Nee«, brummte der Maschinist, »hol's dat Teufel.« Wer gerade an der Reihe war, den Rudersitz mit einem Platz am Boden des Bootes zu vertauschen, versank jedes Mal sofort in solche Erschöpfung, dass er auch nicht mal mehr den kleinen Finger hätte rühren mögen. Gleichgültig gegen Gott und die Welt sackte er sogleich hin in die kalte Lauge, die das Boot durchspülte. Den Kopf auf eine Bordwand gebettet, dicht neben hinsprühendem Schaum, manchmal brausend überflutet und von Kopf bis Fuß durchtränkt von einer über Bord schlagenden Woge. Aber das alles störte ihn nicht. Ja, wäre das Boot gekentert, so hätte er sicherlich bei dem Sturz in den Ozean nur das wohlige Gefühl gehabt, als würde er umgebettet auf eine riesige, weiche Matratze. »Da, da ist einer am Strand!« »Wo?« »Da! Seht ihr? Seht ihr?« »Ja, klar. Der läuft am Strand lang. Jetzt hat er angehalten. Da, er schaut auf uns her. Er winkt uns zu.« »Wahrhaftig. Jetzt sind wir all right. Jetzt sind wir all right. In einer halben Stunde ist ein Boot hier draußen für uns. Jetzt geht er weiter. Er rennt. Er läuft zu dem Haus darauf.« Der ferne Strand schien tiefer zu liegen als die See, und es gehörte schon ein scharfes Auge dazu, um die kleine, schwarze Gestalt zu erkennen. Der Mann, der ruderte, wagte nicht, den Kopf umzudrehen und war daher auf Fragen angewiesen. »Was macht er denn jetzt?« »Jetzt steht er wieder still. Er schaut, glaube ich.« »Jetzt geht er wieder, auf das Haus zu.« »Jetzt steht er wieder still.« »Winkt er uns zu?« »Nein, jetzt nicht, aber er hat vorhin.« »Guck mal, da kommt ein anderer.« »Na, der macht Galopp. Der rennt ja wie der Teufel.« »Ach, der fährt auf dem Fahrrad. Jetzt ist er bei dem anderen. Jetzt winken sie uns beide zu, guck mal.« »Da kommt noch was über den Strand. Was denn das zum Teufel?« »Das sieht doch aus wie ein Boot.« »Ja, klar, ist auch ein Boot.« »Nee, es ist auf Rädern.« »Na ja, klar, Jungs. Das ist doch natürlich das Rettungsboot. Die fahren sie doch immer auf Rädern an den Strand.« »Das ist das Rettungsboot, klar.« »Nein, Herrgott, das ist ja ein Omnibus.« »Rettungsboot ist das, sag ich dir.« »Ist es nicht, ist ein Omnibus, ich sehe ihn ganz deutlich. So einer von den großen Hotel-Omnibussen.« »Donnerschlacht, du hast recht, ist wirklich ein Omnibus.« »Was wollen die denn hier mit dem Omnibus?« »Ach, rumfahren und die Rettungsmannschaft zusammenholen, was?« »Vielleicht.« »Guck mal, da ist einer, der winkt in der kleinen schwarzen Flagge. Auf dem Trittbrett von dem Omnibus steht er. Jetzt kommen die beiden anderen ran. Jetzt palavern sie alle miteinander. Guck dir den Kerl mit der Flagge.« »Oder winkt er nicht?« »Das ist ja gar keine Flagge.« »Wie?« »Das ist ja sein Mantel. Klar, das ist sein Mantel.« »Stimmt, sein Mantel ist das. Hat ihn ausgezogen und schwenkt ihn um den Kopf. Guckt euch das bloß an, wie der schwenkt, der Kerl.« »Kinder, das ist ja gar keine Rettungsstation. Das ist einfach bloß ein Hotel-Omnibus von irgendeinem Winterkurort, der ein paar von den Gästen hergebracht hat auf dem Ausflug. Eigens damit sie uns hier ersaufen sehen.« »Nee, was will denn der Kerl mit dem Mantel? Was soll denn das Gewinke überhaupt bedeuten?« »Das sieht doch aus, als ob er uns sagen wollte, wir sollten nach Norden halten. Da ist wahrscheinlich eine Rettungsstation in der Richtung.« »Nein, der denkt, wir sind hier am Fischen. Der wedelt uns einfach so aus Spaß zu. Siehst du, guck mal, Billy. Nee, Herrgott, wenn man bloß gescheit werden könnte daraus. Was meint er denn damit? Gar nichts meint er. Macht sich einfach einen Spaß. Also wenn er einfach ein Zeichen machen würde, dass wir es nochmal wieder mit der Brandung versuchen sollen oder dass wir nach Norden sollen oder nach Süden oder meinetwegen zum Teufel, da hätte es doch einen Sinn. Aber guck dir den Kerl an, steht da und schwenkt seinen Mantel immer im Kreis rum wie ein Wagenrad. Das Rindvieh. Da kommen noch mehr. Hier ist ein ganzer Haufen beieinander. Guck mal, ist das nicht ein Boot? Wo? Ah, jetzt sehe ich, was du meinst. Nee, das ist kein Boot. Der Kerl wedelt immer noch mit seinem Mantel. Der denkt scheins, er macht uns ein Vergnügen damit. Warum hört der Trottel denn nicht auf? Hat doch keinen Sinn. Ich weiß nicht. Mir scheint, er will uns sagen, wir sollen nach Norden. Da ist sicher eine Rettungsstation da irgendwo. Also der ist wahrhaftig immer noch nicht müde. Guck mal, wie der rumfuhrwerkt. Wie lange der das wohl noch aushält? Jetzt schwenkt er schon seinen Mantel rum vom ersten Augenblick, wo er uns gesehen hat. Der spinnt ja. Warum holen die denn keine Leute, dass sie ein Boot rausbringen? Ein Fischerboot, so ein großer Kutter, der könnte doch glatt hier rauskommen. Warum tut denn der Kerl nichts? Lass, Mann, wird sich schon alles machen jetzt. Die werden uns schon gleich ein Boot rausschicken. Pass mal auf, wo sie uns jetzt gesehen haben. Ein zartes Gelb verfärbte den Himmel über dem flachen Strichland. Die Schatten auf See wurden langsam tiefer. Der Wind kam kälter und die Männer begannen zu schauern. Heiliger Strohsack, wenn die Viecherei hier noch immer kein Ende nimmt, wenn wir die ganze Nacht hier draußen rumzappeln müssen? Unsinn, die ganze Nacht. Die haben uns jetzt gesehen und lange kann das nicht mehr dauern, da kommen sie und holen uns ein. Die Küste verschwamm in Dämmerung. Der Mantelschwenker schwand allmählich in das Dunkel, das auch den Omnibus und die ganze Menschengruppe da drüben verschlang. Dem Gischt, der über Bord sprühte, wichen die Männer fluchend aus, als sollten sie mit glühendem Eisen gebrannt werden. Und der Maschinist ruderte, und dann der Berichterstatter, und dann wieder der Maschinist. Mit grauen Gesichtern, vornübergebeugt, fronten sie abwechselnd an den bleischweren Rudern. Die Umrisse des Leuchtturms waren jetzt vom südlichen Horizont verschwunden, aber nach einer Weile ging ein bleicher Stern auf, dicht über der See. Die Safranstreifen im Westen verblichen in die allumfangende Dunkelheit, und nach Osten zu war die See schwarz. Vom Land war nichts mehr zu sehen, nur den tiefen, schwermütigen Donner der Brandung hörte man noch. Also wenn ich ertrinken soll, wenn ich ertrinken soll, wozu in aller sieben irrsinnigen Götternamen, die die See beherrschen, wozu hat man mich dann erst so weit kommen lassen, dass ich den Sand und die Bäume sehen konnte? Der wachsame Kapitän, gegen den Wasserbehälter gelagert, war manchmal genötigt, eine Mahnung an den Rudernden zu richten. Mehr Dwars halten, Sir. Die Stimmen klangen müde und matt. Es war ein schweigsamer Abend. Alle außer dem Mann am Ruder lagen schwer und teilnahmslos im Boot. Und der am Ruder hatte gerade noch Bewusstsein genug, um die steilen, schwarzen Wogenberge zu erkennen, die düster und lautlos auf ihn zuschwollen, nur manchmal begleitet von einem unterdrückten, grollenden Gurgeln. Der Kopf des Kochs lag auf einer Bordwand und er starrte in das Wasser unter seiner Nase. Er war tief in andere Bilder verloren, denn plötzlich öffnete er die Lippen. »Billy«, murmelte er träumerisch, »welche Art Pastete machst du am liebsten?« »Pastete«, sagten der Maschinist und der Berichterstatter, »quatsch doch nicht hier von sowas zum Teufel.« »Na ja«, brabbelte der Koch, »ich hab eben gerade an Schinkenbrötchen gedacht und Eine Nacht auf See in einem offenen Boot ist eine lange Nacht. Als es schon ganz finster war, wandelte sich der Lichtschein, der fern im Süden von der See aufstieg, in volles Gold. Am nördlichen Horizont tauchte ein neues Licht auf, ein schmales, bläuliches Glimmen am Rande der Wasser. Diese zwei Lichtscheine waren der einzige Zierat der Welt, sonst war nichts da als Finsternis und Wogen. Zwei Mann kuschelten sich jeweils im Stern zusammen, und die Entfernungsverhältnisse waren so günstig in dieser Nussschale, dass der Ruderer in der Lage war, seine Füße wenigstens teilweise warm zu halten, indem er sie unter seine Gefährten schob, denn deren Beine erstreckten sich bis weit unter die Ruderbank und dann noch weiter, bis sie die Füße des Kapitäns im Bug berührten. Manchmal kam trotz der Anstrengungen des müden Ruderers eine Sturzwelle in das Boot geklatscht, eisige Woge der Nacht, und das erkältende Wasser durchtränkte sie aufs Neue. Dann krümmten sie ihre Körper einen Augenblick zusammen und stöhnten, um gleich wieder in ihren Totenschlaf zu sinken, indes das Wasser im schaukelnden Boot um sie herum gurgelte. Der Maschinist und der Berichterstatter machten miteinander aus, dass immer einer rudern sollte, bis er nicht mehr konnte, und dass er dann den anderen von seinem Seewasserpfuhl aufrufen sollte. Der Maschinist schwang die Ruder, bis ihm der Kopf vornüber sank und der Schlaf ihm unwiderstehlich die Augen schloss. Und auch dann ruderte er noch eine ganze Weile weiter. Endlich rührte er den Schlummernden im Boot an und rief ihn bei Namen. »Willst mich einen Augenblick ablösen?« fragte er. »Klar, Billy«, sagte der Berichterstatter, die Augen öffnend und sich aufsetzend. Sie wechselten behutsam die Plätze, und der Maschinist kuschelte sich in das wässrige Lager neben dem Koch und schien augenblicklich in Schlaf zu sinken. Der Koch hatte sich einen Rettungsgürtel umgebunden, weil der Kork immerhin ein bisschen wärmte. Spärlich zwar, aber doch so, dass einem der Mann wie ein veritabler Ofen vorkam, wenn man, von der Ruderbank abgelöst, mit wild klappernden Zähnen an seine Seite kroch und in Schlaf sank. Der Berichterstatter schaute im Rudern auf die beiden Schlummernden zu seinen Füßen. Der Arm des Kochs lag um die Schultern des Maschinisten, und sie ruhten da mit ihrer dürftigen Bekleidung und ihren eingefallenen Gesichtern wie eine groteske Parodie auf Hänsel und Gretel im Märchenwald. Später musste er wohl selber halb eingedöst sein an seinen Rudern, denn plötzlich war ein Gurgeln von Wasser über ihnen und ein finsterer Schwall schlug mit Getöse in das Boot, und es war ein Wunder, dass es den Koch in seinem Korkgürtel nicht hochhob und wegschwemmte. Der gute Mann schlief dessen ungeachtet ruhig weiter, aber der Maschinist richtete sich auf, rieb sich die Augen und schüttelte sich vor Kälte bei dem unerwarteten Guss. »Tut mir leid, Billy«, sagte der Berichterstatter. »Ist gut, mein Junge«, sagte der Maschinist, legte sich zurück und war im nächsten Augenblick wieder eingeschlafen. Nach einer Weile schien dann auch der Kapitän eingenickt zu sein. Und dem Berichterstatter war zumute, als wäre er der einzige, letzte Mensch, der hier auf allen Ozeanen der Welt herumtrieb. Der Wind, der über die Wellen fuhr, war wie eine klagende Stimme, und es klang schaurig wie Weltuntergang. Ein langes, scharfes Zischen glitt schräg hinter dem Boot vorbei, und eine glimmende Phosphorspur schoss wie eine blaue Flamme durch die schwarzen Wasser, wie vom Schnitt eines Riesenmessers. Dann lautlose Stille, während der Berichterstatter mit offenem Munde den Atem anhielt und auf die See starrte. Plötzlich wieder ein Zischen und wieder ein langer Blitz bläulichen Lichts, diesmal längsseits des Boots, so nah, dass man fast mit dem Ruder hätte bis hinlangen können. Der Berichterstatter sah eine riesige Rückenflosse wie einen Schatten durch das Wasser schießen, kristallenen Schaum aufwirbelnd, lange, glimmende Spur hinter sich dreinziehend. Der Berichterstatter warf einen Blick über seine Schulter auf den Kapitän. Dessen Gesicht war abgewendet und er schien zu schlafen. Er warf einen Blick auf Hänsel und Gretel, die schliefen unverkennbar. Menschlicher Teilnahme somit beraubt, beugte er sich ein wenig nach einer Seite hinüber und fluchte zwischen den Zähnen in die See. Aber das Ding ließ sich dadurch nicht bewegen, die Nachbarschaft des Bootes zu verlassen. Voraus oder achtern, rechts oder links, schoss in längeren oder kürzeren Zwischenräumen der lange, funkelnde Streif vorbei. Und man konnte das Surren der dunklen Flosse deutlich hören. Die Geschwindigkeit und Kraft des Dinges war höchlich zu bewundern. Es schnitt durch das Wasser wie ein riesiges, scharfes Torpedo. Die Anwesenheit dieses beharrlichen Begleiters rief nicht das gleiche Entsetzen in dem Manne wach, das ihn befallen hätte, wenn er sich auf einer harmlosen Ruderpartie befunden hätte. Er starrte einfach stumpf auf die See und fluchte gedämpft. Endlich machte der Kapitän im Bug eine Bewegung und setzte sich auf. »Reichlich lange Nacht«, bemerkte er zu dem Berichterstatter. Er warf einen Blick nach der Küste hinüber. »Die lassen sich Zeit da drüben mit ihrem Rettungsboot.« »Haben Sie den Haifisch gesehen, der hier herumgelungert hat?« »Ja, habe ich gesehen. Riesenvieh.« »Wünschte, ich hätte gewusst, dass Sie wach waren.« Eine Weile später rief er seinen schlafenden Rudergefährten an. »Billy?« Langsam, Glied um Glied, entrang sich der Erwachende der Umarmung des Kochs. »Billy, willst mich ablösen?« »Klar«, sagte der Maschinist. Als der Berichterstatter die Augen wieder auftat, waren Himmel und See grau von der Morgendämmerung. Nicht lange, so huschte Karmin und Gold über die Wasser. Und endlich ging der Tag auf in voller Pracht unter einem Himmel von reinstem Blau und das Sonnenlicht flammte von den Gipfeln der Wogen. Auf den fernen Dünen zeigten sich jetzt viele kleine schwarze Hütten und eine hohe weiße Windmühle, die über sie emporragte. Weder ein Mensch, noch ein Hund, noch ein Fahrrad war auf dem Strande zu sehen. Wie ein verödetes Dorf lagen die Hütten da. Die Irrfahrer beäugten scharf die Küste. Man hielt Kriegsrat im Boot. »Ja«, meinte der Kapitän, »wenn keine Hilfe kommt, ist wohl besser, wir machen gleich einen Versuch, durch die Brandung durchzukommen. Wenn wir uns noch länger hier aufhalten, werden wir am Ende zu schwach, um überhaupt noch selber was zu unternehmen.« Die anderen stimmten schweigend zu. Das Boot wurde landwärts gewendet. »Steigt denn kein Mensch da drüben mal auf diesen Windmühlenturm?« dachte der Berichterstatter bei sich. »Oder wenn Menschen drauf sind, schauen sie denn niemals hier nach der See her?« Wie ein Riese stand der Turm da, ein Riese, der dem mühseligen Treiben von Ameisen den Rücken zukehrt. Wie eine Verkörperung der unbekümmerten Gelassenheit der Natur. Inmitten allen Menschenringens stand er da, windumweht, von Menschenaugen angeschaut. Nicht einmal grausam erschien sie ihm jetzt mehr, die Natur. Weder grausam noch wohltätig, weder tückisch noch weise, gleichgültig war sie, schlechterdings gleichgültig. Es ist wohl begreiflich, wenn ein Mensch in einem solchen Augenblick erschüttert von der Teilnahmlosigkeit des Alls, sich all der unzähligen Makel seines Lebens bewusst wird und all seine Sünden ihm bitter schmecken auf seiner Zunge und der Wunsch in ihm aufsteigt, noch einmal von vorne beginnen zu dürfen. Er erkennt auf einmal angesichts solcher Gleichgültigkeit gegen sein eigenes Leben oder Sterben mit seltsamer Klarheit, was gut und was böse ist. Und das heiße Gelöbnis steigt in ihm auf, ein anderer zu sein in Worten und Taten, wenn ihm noch einmal eine Gelegenheit gegeben würde. Vielleicht nur ein bisschen netter und freundlicher zu sein bei Tisch oder gegen einen Mitmenschen, der einem begegnet. »Also, Jungs«, sagte der Kapitän, »wir werden jetzt sicher gleich umschmeißen. Alles, was wir tun können, ist, dass wir so weit wie möglich vorankommen und dann, wenn wir kentern, schleunigst rausspringen und auf den Strand losschwimmen, auf Teufel komm raus. Kaltes Blut jetzt und nicht springen, ehe es nicht wirklich so weit ist.« Der Maschinist griff nach den Rudern und warf einen forschenden Blick auf die Brandung. »Captain«, sagt er, »mir scheint es besser, ich wende wieder und bring uns über Achtern rein.« »Alright, Billy«, gab der Kapitän zurück. »Über Achtern.« Der Maschinist schwang das Boot herum, bis der Bug seewärts stand, und der Koch und der Berichterstatter, die im Stern hockten, mussten jetzt über die Schultern blicken, um die menschenverlassene, teilnahmslose Küste ins Auge zu fassen. Da kam einer von See heranrollenden Woge, überstürzte sich jählings mit Donnergetöse, und der lange weiße Gischtwall kam brüllend auf das Boot zugeschäumt. »Ruhig jetzt«, rief der Kapitän. Die Männer saßen lautlos. Sie wandten ihre Blicke von der Küste weg zu der Schaumwoge und warteten. Das Boot glitt die sprühende Böschung hinan, tanzte einen Augenblick auf der wild tobenden Höhe, kam dann mit einem Schwung darüber weg und schoss jenseits in die Tiefe. Einiges Wasser war über Bord geschlagen und der Koch schöpfte es aus. Aber die nächste Woge überstürzte sich wieder. Der tobende, kochende Gischt erfasste das Boot und wirbelte es fast senkrecht hoch. Wasser strudelte von allen Seiten herein. Die kleine Nussschale, wie betrunken von dieser Ladung Wasser, drehte sich und schmiegte sich tiefer in die See. »Schöpfen, Koch, schöpfen«, schrie der Kapitän. »Alright, Captain«, sagte der Koch. »Jetzt, Jungs, die nächste kriegt uns sicher«, rief der Maschinist. »Schaut, dass ihr klarkommt beim Abspringen.« Die dritte Woge wälzte sich heran, wild, grimmig, ungeheuer. Sie schluckte das ganze Dinghy ein, und fast im selben Augenblick stürzten die vier in die See. Ein Stück Korkgürtel hatte im Boot gelegen, das hielt der Berichterstatter mit der linken Hand an die Brust gepresst, als er über Bord glitt. Das Januarwasser war eiskalt, und es schoss ihm gleich durch den Sinn, dass es kälter sei, als er erwartet hatte hier an der Küste von Florida. Dieser Umstand ging dem Halbbetäubten mit großer Gewalt zu Herzen. Er empfand es als etwas tief Trauriges, geradezu Tragisches, dass das Wasser so kalt war. Etwas, das ihm ganz persönlich angetan wurde und worüber ihm fast die Tränen gekommen waren. Richtige Tränen. Das Wasser war kalt. Als er wieder an die Oberfläche kam, sah und hörte er zunächst nichts als schäumendes Getöse. Nach einer Weile gewahrte er seine Gefährten in der See. Der Maschinist war allen voran. Er schwamm mit starken, schnellen Stößen. In einiger Entfernung zur Linken wölbte sich der große, weiße, korkumgürtete Rücken des Kochs aus dem Wasser, und weiter hinten hing der Kapitän mit seiner einen gesunden Hand an dem Kiel des gekenterten Bootes. »Eine Küste hat etwas merkwürdig Unbewegtes«, dachte der Berichterstatter inmitten des wirren Gewühls. Sehr verlockend sah sie aus, diese Küste. Aber er wusste, es war eine lange Reise bis dahin, und daher paddelte er nur ganz gemächlich weiter. Das Stück Rettungsgürtel lag unter ihm, und manchmal schoss er die Böschung einer Woge hinab, als läge er bäuchlings auf einem Rodelschlitten. Aber plötzlich geriet er an eine Stelle, wo die Fahrt auf Schwierigkeiten stieß. Er hielt sich nicht mit Untersuchungen darüber auf, was das wohl für eine Strömung wäre, die ihn da zu fassen gekriegt hatte, sondern schwamm immer weiter, aber vorwärts kam er nicht. Da lag die Küste vor ihm wie ein Bild auf der Bühne, und er schaute darauf hin und sog jede Einzelheit mit den Augen in sich. Als der Koch jetzt viel weiter links vorbeiglitt, rief der Kapitän ihm zu, »Dreh dich auf den Rücken, Koch! Dreh dich auf den Rücken und brauch das Ruder!« »Alright, Sir!« Und der Koch drehte sich auf den Rücken und trieb, mit einem Ruder paddelnd, vorüber wie ein Kanu. Gleich darauf kam auch das Boot links von dem Berichterstatter vorbeigeschaukelt mit dem Kapitän, der sich mit der einen Hand am Kiel festhielt. Immer näher auf die Küste zu trieben sie, der Maschinist, der Koch, der Kapitän und hinter ihnen drein kam der Wasserbehälter, vergnügt über die Wellen hüpfend. Der Berichterstatter blieb zurück in den Klauen dieses seltsamen neuen Feindes, der Strömung hieß. Die Küste mit ihrem weißen, schrägen Sandstrand und ihrer grünen Höhe, die von stillen kleinen Häusern gekrönt war, lag wie ein Bild vor ihm gebreitet. Ganz nah vor ihm lag sie, und doch nur wie ein Bild, wie eine Landschaft in einer Gemäldegalerie. Er dachte, ich soll hier ertrinken. Kann das möglich sein? Kann das möglich sein? Wohl jedem Einzelwesen ist sein eigener Tod das Ende der Welt. Aber dann kam etwas, eine Woge vielleicht, das ihn hinausspülte aus diesem tödlichen kleinen Stromkreis, denn plötzlich spürte er, dass er wieder vorwärts kam auf die Küste zu. Gleich darauf sah er auch, dass der Kapitän, immer noch mit einer Hand an dem Bootskiel hängend, sein Gesicht von der Küste ab und ihm zugekehrt hatte und hörte, dass er ihn bei Namen rief. »Hierher ans Boot! Hierher ans Boot!« Während er aus Leibeskräften auf den Kapitän und das Boot zustrebte, schoss es ihm durch den Sinn, dass es eigentlich eine Wohltat sei, zu ertrinken, wenn man richtig erschöpft ist. Ein jähes, wohliges Ermatten nach allem Kampf, eine große Erleichterung. Und diese Entdeckung machte ihn ganz glücklich, denn eben noch hatte ihn schreckliche Angst erfüllt vor den Augenblicken des Todeskampfes. »Tu mir nichts«, hatte irgendetwas in ihm zu irgendwem gefleht. Plötzlich sah er einen Mann am Strande entlanglaufen und sich dabei mit erstaunlicher Schnelligkeit seiner Kleider entledigen. Rock, Hosen, Hemd, alles flog wie durch Zauberkraft von ihm ab. »Hierher ans Boot«, schrie der Kapitän. »All right, Captain.« Während er immer weiter paddelte, sah er, wie der Kapitän die Hand vom Kiel loslöste und das Boot fahren ließ. Und nun vollbrachte der Berichterstatter ein wahres kleines Wunder an Gymnastik, er wusste selber nicht wie. Eine mächtige Woge fasste ihn und schwang ihn leicht und pfeilgeschwind über das ganze Boot weg und noch weit drüber hinaus. Mitten im Fliegen staunte er selber über diesen Salto Mortale, denn ein gekentertes Boot mitten in der Brandung ist kein Kinderspiel für einen schwimmenden Menschen. Er landete im Wasser, das ihm nur mehr bis an die Hüften reichte, aber er war zu erschöpft, um sich länger als eine Sekunde auf seinen Füßen zu halten. Jede neue Woge klatschte ihn zu einem Häufchen Unglück zusammen und der Unterstrom zerrte an ihm. Dann sah er den Mann, der am Strande entlang gelaufen war und sich ausgekleidet hatte, mit großen Sprüngen ins Wasser hineinstürmen. Er zog zuerst den Koch an Land und wartete dann auf den Kapitän zu, aber der Kapitän winkte ihm ab und schickte ihn zu dem Berichterstatter. Er war nackt, nackt wie ein Baum im Winter, der Mann, aber ein Glorienschein war um seinen Kopf und er strahlte wie ein Heiliger. Der Berichterstatter spürte einen herzhaften Ruck an seiner Hand, ein langes Ziehen, ein kräftiges Hochwinden. »Thanks, old man«, sagte er, getreu den Regeln der Höflichkeit. Aber plötzlich schrie der andere: »Was ist denn das?« und wies mit hastiger Bewegung auf etwas hin. »Schnell«, sagte der Berichterstatter. Auf einer seichten Stelle, von der das Wasser zwischen Woge und Woge jedes Mal ablief, lag der Maschinist, das Gesicht nach unten, die Stirn auf dem Sand. Was dann geschah, wusste der Berichterstatter nicht mehr. Als er auf sicherem Grund war, fiel er hin mit allen Gliedern flach hin auf den Sand, wie wenn er von einem Dach abgestürzt wäre. Aber irgendwie verspürte er dumpf etwas Wohltuendes in dem Aufprall. Wie ihm erst nachher zum Bewusstsein kam, hatte der Strand sich augenblicklich bevölkert mit Männern mit Decken, Kleidungsstücken und Flaschen, Frauen mit Kaffeekannen und all den sonstigen Hilfsmitteln, wie Frauen sie immer gern bei der Hand haben. Der Willkommen des Landes an die Männer von der See war warm und hochherzig, aber ein stiller, triefender Körper wurde langsam strandaufwärts davongetragen, und was das Land ihm zum Willkommen bieten konnte, war nur noch die teilnahmslose und düstere Gaststätte eines Grabes. Als die Nacht kam, zischten die weißen Wogen her und wieder zurück im Mondlicht. Und der Wind brachte den Hall der Stimme der großen See herüber zu den Männern an Land. Und sie wussten ihren Sinn.